Tasso und die beiden Leonoren. Das Bild Tasso und die beiden Leonoren von 1859 widmet sich einem Thema aus der italienischen Renaissance um 1580. Der Dichter Torquato Tasso ist am Hof von Ferrara tätig. Im Palastgarten des Schlosses Bel Riguardo beobachtet er hinter einem Baum versteckt zwei Damen, nämlich die beiden Leonoren. Prinzessin Leonore von Este, Schwester seines Dienstherrn Herzog Alfons II. Und ihre Freundin Gräfin Leonore San Vitale von Scandiano. Er verehrte die beiden Damen wohl nicht nur dichterisch. Den Garten des Schlosses hat Leutze wahrscheinlich bei seiner Italienreise 1844 gesehen und sich wohl auch Skizzen gemacht. Er war bei allen seinen Historienbildern bemüht, ein möglichst authentisches Szenario zu gestalten.